meine Liebe, möchte ich dir anvertrauen. Dazu brauch ich einmal nur in deine Augen zu schauen. Das Geheimnis meiner Liebe ist mit ein paar Worten erklärt. Hab ich Glück, dann werde diese Worte von dir erhört. Ich hoffe, dass du mir dann endlich als Antwort gibst, dass du mich, wie ich dich schon lange von Herzen lieb. Das Geheimnis meiner Liebe soll dir kein Geheimnis sein. Es umschließt drei Worte und die heißen: Ich bin dein. Das Geheimnis meiner Liebe möchte ich dir anvertrauen. Dazu brauch ich einmal nur in schließt die Wörter und die Heimat.